Drittes Kapitel: Die historische Quintessenz des Rom-Rätsels. Rom war also im 14. Jahrhundert noch ein unbedeutendes Dorf. Halt, rufen nun die Historiker und verlangen gebieterisch das Wort. Halt, rufen sie, so doziert man Geschichte nicht. Sie dozieren unverantwortlich einseitig, rufen sie. Sie unterschlagen ganz die andere Seite der Überlieferung, werfen die Historiker mir vor. Ich bin beschämt. Ach ja, richtig, die andere Seite, die ist ja auch noch da. Aber ehrlich gesagt, ich habe gar nicht vorgehabt, diese andere Seite der Überlieferung zu unterschlagen. Bietet sich mir doch an dieser anderen Seite die willkommene Gelegenheit, dem Leser ein Beispiel dafür zu geben, mit welcher Unverfrorenheit die Väter der Fälschungsaktion von dem absichtlichen Widerspruch bei ihrer Quellenfabrikation Gebrauch gemacht haben. Blättern wir also noch einmal die Quellen durch, um festzustellen, was uns die andere Seite der Überlieferung bezüglich des Zustandes der Welthauptstadt Rom während des 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu vermelden hat. Der Leser wird dabei von einer Überraschung in die andere fallen. Die lange Abwesenheit der Kurie war unleugbar die stärkste von allen Ursachen, sagt Gregorovius, welche den so tiefen Verfall Roms herbeigeführt hatten. Doch muss man den Übertreibungen entgegentreten, welche spätere Geschichtsschreiber vom Zustand der Stadt gemacht haben. Weder war Rom damals auf nur 17.000 Einwohner herabgesunken, noch war das römische Volk bis zu solchem Grade verfallen, dass es einer gesetzlosen Horde glich. Die Stadt war noch immer eine Republik, die ihr eigenes Heer zu bewaffnen und die Städte zu bekriegen vermochte. Siehe Seite 429. Gewaltiges Erstaunen des verblüfften Lesers. Das klingt doch einmal ganz anders. Wie doch? Also, zur Zeit, als Urban der V. seinen kurzen Besuch in Rom abstattete, hat Rom keineswegs nur 17.000 Einwohner, sondern noch viel mehr gezählt. Rom war also doch eine Weltstadt. Diese Weltstadt hat damals sogar stattliche eigene Heere zu bewaffnen vermocht. Der Stadtsäckel war mithin auch einigermaßen gefüllt. Nicht zu fassen weiß sich der Leser vor Erstaunen, wenn er sich jetzt der früheren Elends- und Verfallsschilderungen erinnert. Doch hören wir weiter, da versichert uns auch Raymond: Der Verfall Roms war groß, aber man hat ihn übertrieben. Wenn zu Heinrichs des 7. Zeit in dem zu ihm haltenden Teil der Stadt gegen 10.000 waffenfähige Bürger waren und 50 Jahre später das eigentliche Volk mit Ausschluss der Barone und des niederen Adels noch 22.000 Mann stellen konnte, so fallen die fingierten Zählungen, welche bei der Rückkehr der Päpste 17.000 Einwohner berechnen, von selber weg. Seite 996. Mit grenzenlosem Erstaunen sieht der Leser das andere Bild Roms vor seinem Geiste aufgerollt. Er gewahrt eine blühende Weltstadt mit zahlreicher Einwohnerschaft. Vor Tische las er etwas ganz anderes, aber mein Gott, das waren Übertreibungen der Verfallserscheinungen der eigentlich immer noch reichen und blühenden Welthauptstadt. Aber hören wir weiter. Im Jubeljahr 1350 herrschte gewaltiges Leben in Roms Mauern. Riesenströme von Pilgern aus aller Welt wälzten sich nach der ewigen Stadt. Von Weihnachten zu Ostern sollen stets 1.200.000 Menschen in der Stadt gewesen sein, zwischen Ostern und Pfingsten 800.000, während der übrigen Zeit nie weniger als 200.000. Gewiss ist starke Übertreibung in diesen Zahlen, aber der Andrang muss überwältigend gewesen sein. Seite 884. Der Leser kommt aus dem Zustande des Erstaunens nun wirklich nicht mehr heraus. Das Schweißtuch Christi wurde während des Jubeljahres an Sonn- und Festtagen in St. Peter gezeigt, wobei das Gedränge so groß war, dass bisweilen bis zu 12 Menschen den Tod fanden. Der Leser greift sich an den Kopf. Von St. Peter hat er doch schon vorher einmal gehört. Was doch? Wie? War ihm nicht vorher erzählt worden, die Basilika von St. Peter sei um diese Zeit bereits eine Ruine gewesen? Zum Überfluss wollen wir es uns noch einmal von Petrarca, der im November des Jubeljahres ebenfalls mit unter den Rompilgern war, Seite 886, bestätigen lassen. Der Lateran liegt am Boden, die Mutter aller Kirchen steht ohne Dach dem Wind und Regen offen. Die heiligen Wohnungen von Peter und Paul wanken, und was eben der Tempel der Apostel war, ist nun ein gestaltloser Trümmerhaufen. Seite 319. Und dass es mit St. Peter auch bereits vor dem Jubeljahr sehr betrübt bestellt war, wollen wir uns auch noch einmal gleichsam amtlich bestätigen lassen. Der Verfall des morschen Dachstuhls von St. Peter, für den Johann der 22. schon 1320 Schutzmaßregeln ergriff und den 1334 ein Sturm zum Teil hinunterfegte, schien ein äußeres Symbol zu sein für die Morschheit und Hohlheit der Zustände im Kreise geistlicher Herren, welche das Dach beherbergte. Historisches Jahrbuch, Band 27, Seite 273. Erinnern wir uns nun noch, dass auch für die Zeit Urbans des V., also etwa ein bis zwei Jahrzehnte nach dem Jubeljahr, konstatiert worden war, St. Peter war verfallen und dass um 1370 in St. Peter die Kühe bis zum Altar im Grase weideten. So können wir mit der Überzeugung nicht mehr zurückhalten, dass uns die Quellen über St. Peter im 14. Jahrhundert das Blaue vom Himmel herunterlügen. Aber welche Seite der Überlieferung ist nun erlogen? Geduld, lieber Leser, darüber in der Folge mehr.